Kundgabe 5389. Empfangen am 11.05.1952. Irrlehre über Dreieinigkeit. Die göttliche Dreieinigkeit ist den Menschen auch zu einem völlig falschen Begriff geworden und das durch die irrige Darstellung einer Gottheit in drei Personen. Es ist eine solche Erklärung für jeden denkenden Menschen unannehmbar, also wird sie entweder ohne zu denken angenommen oder abgelehnt, während eine richtige Erklärung von jedem Menschen angenommen werden kann, weil sie das Wesen der ewigen Gottheit veranschaulicht und erheblich dazu beiträgt, den Glauben an Gott zu beleben. Der Gottbegriff ist für die Menschen schon so unklar geworden, dass sie schwer zu glauben vermögen und so ihnen nun auch noch die Gottheit als drei Personen begreiflich gemacht werden soll, verwirrt sich der Begriff immer mehr und der Glaube wird wankend und das mit Recht. Denn um an einen dreipersönlichen Gott glauben zu können, muss der Verstand völlig ausgeschaltet werden. Den Verstand aber hat Gott dem Menschen gegeben zur Beurteilung dessen, was er glauben soll. Der Verstand kann aber mit göttlicher Unterstützung, das heißt durch den Geist Gottes, sehr wohl eine Gottheit anerkennen, wenn ihm die Lehre darüber wahrheitsgemäß unterbreitet wird. Dann wird sich auch das schärfste Verstandesdenken nicht dagegen wehren, zuzustimmen. Diese Wahrheit aber offenbart eine Wesenheit Gottes in der Weise, dass sie Liebe, Weisheit und Kraft in sich vereint, dass eines nicht ohne das andere zu denken ist, dass die Liebe der Urbegriff ist, aus der die Weisheit hervorgeht, und beides sich auswirkt durch die Kraft des Willens. Die Liebe ist das erschaffene Prinzip, aus dem alles hervorgeht. Sie ist die gebärende Kraft, die aber nicht planlos oder willkürlich erschafft, sondern mit der Weisheit Gottes wirket. Was die Weisheit Gottes als gut und recht erkennet, das führet sein Wille aus, so die Liebe ihn dazu drängt. Es ist der Begriff eines höchst vollkommenen Wesens. Denn Liebe, Weisheit und Allmacht beweisen ein vollendetes Wesen, das nicht mehr überboten werden kann. Liebe, Weisheit und Allmacht sind Göttlichkeitsbeweise. Sie geben den Menschen einen Begriff von der Wesenheit der ewigen Gottheit. Niemals aber sind es drei verschiedene göttliche Personen, die in einer Wesenheit vereint sind. Die falsche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes hat viel dazu beigetragen, dass die Menschen ungläubig wurden, weil eine solche Darstellung instinktiv Ablehnung hervorrufen musste und dadurch die Gnade des Gebetes nicht genutzt wurde, die dem ernstlich verlangenden Menschen Aufklärung hätte bringen können, denn das Ziel des Anrufes war ihnen fragwürdig. Es war den Menschen eine sonderbare Vorstellung, zu drei Personen rufen zu müssen, die ihnen als ein Gott glaubhaft sein sollten. Es ist eine große Verwirrung angerichtet worden. Es war ein sichtliches Einwirken des Satans, der stets die Wahrheit zu untergraben, das Wesen Gottes zu verschleiern und Gott selbst ihnen zu entfremden sucht. Dass diese Irrlehre auch angenommen wurde, bezeugt den verfinsterten Geisteszustand derer, die, weil sie völlig ohne Licht waren, auch kein Urteilsvermögen besaßen und daher gute Werkzeuge waren in den Händen des Satans, die Lehre zu verbreiten und dadurch den Glauben in einer Weise zu gefährden, wie es selten eine irrige Lehre getan hat. Denn um glauben zu können an einen Gott als höchst vollkommenes Wesen, muss dieses Wesen auch sich den Menschen so vorstellen, dass sie seine Vollkommenheit erkennen können. Es muss auch der Verstand eines die Wahrheit suchenden Menschen fertig werden können mit Begriffen, ansonsten keine Rechenschaft von ihm gefordert werden könnte. Gott lässt sich nicht genügen an einem blinden Glauben. Er fordert ein Nachdenken und dazu Stellen zu jeder Lehre, weil dann erst der Glaube lebendig werden kann, wenn er zu einer inneren Überzeugung geworden ist. Wo aber diese Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen ist, wo eine irrige Lehre den Menschen zur bedingungslosen Annahme vorgelegt wird, dort kann auch nur ein blinder Glaube verlangt und erzielt werden, der vor Gott keinen Wert hat, der vielmehr ungemein schädigend für die Seele ist, besonders dann, wenn das Bild Gottes verzerrt wird und dadurch die Liebe zu ihm nicht entfacht wird, die unbedingt nötig ist, um selig zu werden. Amen.